Jury Karl Usement. Gegen den Strich. Hörspiel von Michael Farin. Seine Kindheit war düster gewesen. Die Mutter, eine hochgewachsene, stille, weiße Frau, starb an Erschöpfung. Der Vater an einer mysteriösen Krankheit. Damals war Jean Florissas des Saintes gerade einmal 17 Jahre alt. Von seinen Eltern hatte er nur eine verschüchterte Erinnerung, ohne Dankbarkeit und Liebe. Seinen Vater, der zumeist in Paris lebte, kannte er kaum. Seine Mutter sah er, unbeweglich liegend, in einem dunklen Zimmer des Schlosses Lourdes vor sich. Sie waren nur selten zusammen. Und so hatte Jean aus diesen Tagen nur belanglose Begegnungen in seinem Gedächtnis bewahrt. Vater und Mutter saßen einander an einem kleinen Tisch gegenüber, den nur eine Lampe mit tief herabgezogenem Schirm beleuchtete. Denn die Mutter konnte Licht oder Lärm nicht ohne Nervenanfälle ertragen. Im Dunkeln wechselten sie kaum einige Worte, dann ging der Vater teilnahmslos davon und sprang, so rasch er konnte, in den nächsten Zug. Bei den Jesuiten, bei denen Jean seine Schulzeit absolvierte, war sein Leben angenehmer. Die Patres gewannen den Knaben lieb. Seine Intelligenz setzte sie in Erstaunen. Aber trotz aller Anstrengungen vermochten sie ihn nicht zu geordneten Studien zu veranlassen. In den Sommerferien reiste er nach Schloss Lourdes. Seine Anwesenheit aber weckte die Mutter nicht aus ihren Träumereien. Sie bemerkte ihn kaum. Und wenn, betrachtete sie ihn nur einige Sekunden lang mit einem fast schmerzlichen Lächeln. Dann verschwand sie wieder, ganz im künstlichen Dunkel, in das dichte Vorhänge vor den Fenstern das Zimmer einhüllten. Die Dienerschaft war gelangweilt und alt. An Regentagen stöberte der sich selbst überlassene Knabe in den Büchern der Bibliothek herum oder streifte an schönen Nachmittagen durch die Felder. Seine große Freude war es, ins Tal hinunterzugehen, nach Jutigny. Dort legte er sich auf eine Wiese, in den Schatten hoher Heuhaufen und lauschte dem dumpfen Geräusch der Wassermühlen. Manchmal wagte er sich auch bis zu den Torfstichen, bis zum grün-schwarzen Weiler von Longueville. Oder er kletterte auf die vom Wind gefegten Hänge, von denen die Aussicht gewaltig war. Da hatte er auf der einen Seite unter sich das Seintal, das sich weithin verlor und mit dem Blau des fernen Himmels verschmolz. Auf der anderen Seite ganz hoch am Horizont die Kirchen und den Turm von Provence, die in der Sonne im goldenen Schimmer der Luft zu zittern schienen. Er las oder träumte, saugte sich bis zum Einbruch der Nacht voll Einsamkeit. Und da er immer über das Gleiche nachdachte, so vertiefte sich sein Geist und seine noch unbestimmten Gedanken reiften. Nach jeder Ferienzeit kehrte er ein wenig überlegener zu seinen Lehrern zurück. Seine Wandlungen entgingen ihnen keineswegs. Scharfsichtig und listig, durch ihren Beruf mit der Aufgabe vertraut, Seelen bis in die Tiefe zu sondieren, erkannten sie, dass dieser Schüler niemals zum Ruhme ihres Hauses beitragen würde. Und da seine Familie reich war und sich um seine Zukunft nicht zu kümmern schien, ließen sie ihn studieren, was ihm beliebte. So lebte er restlos glücklich vor sich hin und spürte das väterliche Joch der Priester kaum. Indessen kam der Augenblick, da er das Jesuitenkollegium verlassen musste. Er wurde großjährig und Herr über sein Vermögen. Sein Vetter und Vormund, der Graf de Montchevrel, legte ihm die Abrechnung vor. Aus Neugierde, Langeweile und Höflichkeit verkehrte er in dieser Familie und musste mehrmals im Palais in der Rue de la Chaise verheerende Abendgesellschaften über sich ergehen lassen. Verwandte, die so alt waren wie die Welt, unterhielten sich über Ahnenreihen, heraldische Grillen und veraltete Zeremonien. Den jungen Mann überfiel ein unsagbares Mitleid mit diesen in ihren geschnitzten, rokokohaften Grüften begrabenen Mumien. Schon bald entschloss er sich, trotz Einladungen und Vorwürfen, keinen Fuß mehr in ihr Haus zu setzen. Dann begann er, mit den jungen Leuten seines Alters und seines Standes zu verkehren. Alles dumme, unterwürfige Schönlinge, siegreiche Faulpelze, bummeln herum, laufen in alle Operetten und zu allen Rennen, spielen Landsknecht und Baccarat, wetten Vermögen auf Pferde, Karten oder ähnliche, hohlen Leuten wertvolle Dinge. Nach einem Probejahr war er dieser Gesellschaft unendlich müde. Ihre Ausschweifungen kamen ihm niedrig und billig vor, undifferenziert, ohne Fieber, ohne wirkliche Überreizung des Blutes und der Nerven. Allmählich zog er sich zurück und näherte sich sogenannten geistigen Menschen. Wieder eine Täuschung. Unablässig immer aufs Neue geäußerte, boshafte, kleinliche Vorurteile. Unterhaltungen so banal wie ein Kirchenchor und ekelerregende Diskussionen, bei denen der Wert eines Werkes nach der Höhe der Auflage und der Einnahme aus dem Verkauf gemessen wurde. All das stieß ihn ab und seine Verachtung für die Menschen wuchs. Er begriff endlich, dass die Welt zum großen Teil aus Gaunern und Dummköpfen bestand. Eine Gesellschaft widerlicher Flegel, die in den Gasthäusern und Cafés laut sprechen und lachen, die einen auf Bürgersteigen anstoßen, ohne um Verzeihung zu bitten, die einem, ohne sich zu entschuldigen, ja auch nur ohne den Hut zu lüften, die Räder eines Kinderwagens zwischen die Beine schieben. Nervös, unbehaglich, verärgert durch die Leere der ausgetauschten Gedanken wurde er wie einer jener Leute, die überall schmerzempfindlich sind. Es ging so weit, dass seine Haut gleichsam wund wurde, wenn er am Morgen in den Zeitungen patriotische und soziale Albernheiten las. Schon allzu bald träumte er von einer raffinierten Thebais, von einer komfortablen Wüste, von einer unbeweglichen Arche, wohin er sich fern von der unablässigen Sintflut menschlicher Torheit flüchten könnte. Eine einzige Leidenschaft, die Frau, hätte ihn aus diesem Wirbel der Verachtung reißen können. Aber auch die war schon verbraucht. Er hatte die Male des Fleisches mit dem Appetit eines launischen, krankhaft heißhungrigen und gierigen Menschen genossen, dessen Gaumen sich schnell abstumpft. Zur Zeit, da er noch mit den Junkern zechte, hatte er jenen endlosen Diners beigewohnt, bei denen sich trunkene Frauen beim Dessert entkleiden. Er war hinter den Kulissen gestanden, hatte mit Schauspielerinnen und Sängerinnen geflirtet und außer der angeborenen Dummheit der Frauen auch die zur Verzweiflung bringende Eitelkeit der Komödiantin über sich ergehen lassen. Dann hatte er berühmte Kokotten ausgehalten und zum Wohlstand jener Agenturen beigetragen, die für Geld zweifelhafte Vergnügungen liefern. Schließlich war er angeekelt, des falschen Luxuses müde und der ewig gleichen Zärtlichkeiten, bis auf den Grund getaucht. In der Hoffnung, seine Lust durch den Kontrast wieder anzustacheln. Er verfiel auf die gefährlichen Liebkosungen der Virtuosinnen. Da aber gab seine Gesundheit nach und seine Nerven erkrankten. Es war höchste Zeit, einen Strich durch dieses Leben zu machen, auf diese Vergnügungen zu verzichten. Eine Weile verhielt er sich ruhig. Bald aber erhitzte sein Gehirn sich aufs Neue und rief zu den Waffen. Gleich jenen halbwüchsigen Mädchen, die unter dem Einfluss der Pubertät nach besonderen, verworfenen Speisen gieren, so träumte er von außergewöhnlichen Liebschaften und abwegigen Lüsten und übte sie auch aus. Das war das Ende. Wie befriedigt davon, alles erschöpft zu haben, gebrochen vor Abspannung, fielen seine Sinne in Lethargie. Die Impotenz war nahe. Ernüchtert, allein, schrecklich müde, fand er sich auf der Straße. Er ersehnte sich ein Ende, das aber die Feigheit seines Fleisches zu erreichen verhinderte. Seine Idee, sich fern der Welt zu verstecken, in einem ruhigen Winkel sich einzuschließen. So wie man für Kranke Stroh auf die Straße streut, um den rollenden Lärm des unbeugsamen Lebens zu dämpfen, wurde immer stärker in ihm. Es war übrigens auch höchste Zeit, einen Entschluss zu fassen. Mit Tollheiten und Vergnügungen hatte er bereits den größten Teil seines Erbes aufgezehrt. Der andere, in Grundstücken angelegte Teil, brachte nur geringe Zinsen. Er beschloss, das Schloss Lour zu verkaufen. Seine anderen Besitzungen machte er ebenfalls zu Geld, kaufte Staatsrenten und brachte auf diese Weise 50.000 Franken jährliche Rente zusammen. Außerdem legte er eine runde Summe beiseite, um das Häuschen, darin er sich in endgültiger Seelenruhe baden wollte, zu kaufen und einzurichten. Er suchte in der Umgebung der Hauptstadt und entdeckte oberhalb von Fontenay-aux-Roses an einem entlegenen Ort in der Nähe des Forts ein altes Häuschen ohne Nachbarn. Sein Traum war erfüllt. Und wenn des Saints an das neue Leben dachte, das er sich einrichten wollte, so empfand er eine umso lebhaftere Heiterkeit, als er sich hoch genug auf der Uferböschung fühlte, sodass die Welle von Paris ihn nicht erreichen konnte. Und dennoch nah genug, dass diese Nähe der Hauptstadt ihn in seiner Einsamkeit bestärkte. Er hetzte die Maurer auf das erworbene Haus und eines Tages, ohne jemandem von seinen Plänen Mitteilung zu machen, verkaufte er sein altes Mobiliar, entließ sein Personal und verschwand, ohne dem Hausmeister eine Adresse zu hinterlassen. Es vergingen aber noch über 2 Monate, bevor er in der schweigenden Ruhe seines Hauses in Fontenay untertauchen konnte. Einkäufe aller Art zwangen ihn, des Öfteren nach Paris zu fahren. Seit langem schon war er Kenner der wirklichen und täuschenden Farbtöne. In der Zeit, da er noch Frauen bei sich empfing, hatte er ein Boudoir mit kleinen, aus dem matten Holz des japanischen Kampferbaumes geschnitzten Möbeln eingerichtet. Unter einer Art von Zelt aus rosenfarbiger indischer Seide schimmerten die Körper im künstlichen Licht, das die Reflexe des Stoffes leise bewegte. Dieses Zimmer, darin Spiegel gegenseitiges Echo waren und bis ins Unendliche Reihen von rosa Boudoirs zurückwarfen, war berühmt gewesen bei den Mädchen, die ihre Nacktheit gern in dieses laue, rosafarbene Bad tauchten, dessen Reiz noch erhöht wurde durch den zarten Duft, der dem Holz der Möbel entströmte. Da das Wohltuende dieses geschminkten Klimas, das die durch Puder und lasterhafte Nächte welk und glanzlos gewordene Haut von Neuem durchblutete, verstärkte er mittels besonderer Freuden, mittels Vergnügungen, die gleichsam durch die Erinnerung an vergangenes Leid sich aufs Äußerste steigerten und erneuerten. So hatte er aus Hass, aus Verachtung gegen seine Kindheit an der Decke dieses Zimmers einen kleinen Käfig aus Silberdraht anbringen lassen, darin das Zirpen eines Heimchens wie unter der Asche in den Kaminen des Schlosses zu Lourdes ertönte. So oft er diesen so häufig gehörten Laut vernahm, drängten sich ihm alle bedrückenden und stummen Abende bei seiner Mutter, die ganze Verlassenheit seiner leidvollen und mit Füßen getretenen Jugend auf. Dann erhob sich, unter den Bewegungen der Frau, die er mechanisch liebkoste und deren Worte oder Gelächter seine Vision zerbrachen und ihn plötzlich in die Wirklichkeit, in dieses Zimmer zurückführten, ein Aufruhr in seiner Seele, der ihn zwang, sich für alle erlittene Trauer zu rächen. Eine rasende Sucht, seine Familienerinnerungen durch Lasterhaftigkeiten zu beschmutzen. Eine wütende Lust, auf Kissen aus Fleisch sich auszutoben, bis zum letzten Tropfen die heftigsten und bittersten sinnlichen Rasereien auszukosten. Andere Male wieder, wenn der Spleen ihn packte und bei herbstlichem Regenwetter die Abneigung vor der Straße, vor seiner Wohnung, vor dem schlammgelben Himmel und den Schmutzwolken ihn erfasste, flüchtete er in dieses Zimmer, setzte den Käfig in leichte Bewegung und sah zu, wie er sich im unendlichen Spiel der Spiegel wiederholte, bis seine benommenen Augen wahrnahmen, dass der Käfig sich nicht mehr bewegte, aber das Zimmer schwankte und wankte und das Haus mit einem rosa Tanz erfüllte. In kürzester Zeit kam diese Saint in den Ruf eines exzentrischen Sonderlings. Nicht zuletzt dadurch, dass er weiße Samtanzüge und goldverbrämte Westen und als Krawatte im tiefen Ausschnitt des Hemdes einen Strauß Parma-Veilchen trug. Er gab auch aufsehenerregende Diners für Schriftsteller, darunter eines im Stil des 18. Jahrhunderts. Ein Leichenschmaus aus Anlass eines lächerlichen Missgeschicks. In seinem schwarz drapierten Esszimmer, das auf den Garten ging, von dem aus man die mit schwarzer Kohle bestreuten Alleen und das kleine, von dunklem Basalt umrundete, mit Tinte gefüllte und in einer Gruppe von Zypressen und Pinien stehende Bassin sah, wurde das Essen auf einem schwarzen Tischtuch aufgetragen. Den Tisch schmückten Körbe mit Veilchen und Skabiosen, Kandelaber, in denen grüne Lichter, und Leuchter, in denen Wachskerzen brannten. Während ein verborgenes Orchester Trauermärsche spielte, wurden die Gäste von nackten Negerinnen bedient, die mit tränenförmigen Perlen übersäte Pantoffeln und Strümpfe aus Silberstoff trugen. Man hatte aus schwarz umränderten Tellern gegessen. Schildkrötensuppe, russisches Roggenbrot, reife Oliven aus der Türkei, Kaviar, Seebarben-Ragout, geräucherte Frankfurter Blutwürste, Wildbret mit lakritzenfarbenen Soßen, Trüffelpasteten, Schokoladencreme, Puddings, Nektarinen, Weinbermus, Brombeeren und schwarze Kirschen. Getrunken hatte man aus dunklen Gläsern, Weine aus der Limagne und aus dem Roussillon, Denedos, Valdepeñas und Porto. Und nach dem Mokka Quass, Porter und Stout. Diner anlässlich einer momentan toten Virilität stand auf den Einladungskarten, die Todesanzeigen glichen. Aber diese Extravaganzen hatten sich überlebt. Heute verachtete er jene kindischen und überlebten Prahlereien, jene exzentrischen Kleider und fantastischen Verschönerungen seiner Behausung. Er gedachte lediglich, sich zu seinem eigenen Vergnügen und nicht mehr zum Erstaunen der anderen ein behagliches und doch erlesenes Heim zu schaffen. Eine merkwürdige, stille und den Bedürfnissen seiner erstrebten Einsamkeit angepasste Einrichtung. Als das Haus in Fontenay fertig und nach seinen Wünschen vom Architekten ausgebaut war und als nur noch die Anordnung der Möbel und der Ausstattung bestimmt werden musste, ließ er sorgfältig alle Farben und Nuancen Revue passieren. Er wollte Farben, deren Ausdruck im künstlichen Lampenlicht sich verstärkten. Es war ihm gleichgültig, dass sie im Tageslicht fahl und herbe aussehen könnten, denn er lebte ja doch nur des Nachts. Man ist dann einsamer, mehr bei sich zu Hause. Der Geist entzündet sich, flammt nur dann auf, wenn das Dunkle sein Nachbar ist. Farbton um Farbton bedachte er. Blau geht bei Licht ins Grünliche über. Ist es dunkel wie Kobalt und Indigo, so wird es schwarz. Ist es hell, neigt es zu Grau. Ist es klar und sanft wie ein Türkis, so verliert es seinen Glanz und gefriert. Es konnte also nicht die Rede davon sein, Blau zur Hauptnote eines Zimmers zu machen. Andererseits wirkt Eisengrau grämlich und schwer. Perlgrau verliert seinen Azurschimmer und verwandelt sich in schmutziges Weiß. Braun schläft ein und wird kalt. Dunkles Grün, etwa Kaisergrün oder Myrtengrün, ist gleich grobem Blau und fließt ins Schwarze über. Blieben also mattes Grün, etwa Pfaugrün, Zinnoberrot und die Lacke. Aber das Licht verbannt ihr Blau und behält lediglich ihr Gelb zurück, das wiederum nur einen falschen Farbton, eine fade Trübe hinterlässt. Die lachsfarbenen, die maisgelben oder rosa Töne wiederum hätten mit ihrer Weichlichkeit die einsamen Gedanken gestört. Über Violett, das die Farbe verliert, brauchte er sich gleichfalls keine Gedanken zu machen. Abends hält sich nur Rot. Und welches Rot? Ein klebriges, unedles Dunkelrot. Ihm erschien es übrigens höchst überflüssig, auf diese Farbe zurückzugreifen. Denn wenn man eine gewisse Dosis Santonin einnimmt, sieht man Violett. Und kann so die Farbe seiner Wandbehänge verwandeln, ohne daran zu rühren. Lehnte man alle diese Farben ab, so blieben nur drei übrig. Rot, Orange, Gelb. Er zog Orange vor und glaubte damit zugleich die Wahrheit seiner Theorie zu bestätigen, dass zwischen der Sinnlichkeit eines wirklich künstlerischen Individuums und der Farbe, die seine Augen besonders deutlich und leuchtend sehen, eine Harmonie besteht. Und er verwarf den Durchschnittsmenschen, dessen grobe Netzhaut den jeder Farbe eigenen Rhythmus und den geheimnisvollen Zauber ihrer Abstufungen und Nuancen nicht wahrzunehmen vermag. Verwarf auch bürgerliches Sehen, das sich dem siegreichen Glanz vibrierender, starker Tönungen entzieht. Schätzte lediglich Leute mit raffinierten, durch Literatur und Kunst geschulten Pupillen, und es schien ihm sicher, dass den Augen dessen, der vom Ideal träumt, der Illusionen fordert und das Abendrot verschleiert wünscht, im Allgemeinen Blau und dessen Abstufungen wohltun. Nach diesen Präliminarien, die ideale Farbkomposition betreffend, versuchte er, zumindest für sein Arbeitszimmer, so wenig wie möglich orientalische Stoffe und Teppiche zu verwenden. Was die Möbel betraf, so brauchte des Essant nicht lange zu suchen. Der einzige Luxus dieses Zimmers sollte in Büchern und seltenen Blumen bestehen. Auf dem Kamin, dessen Bekleidung ebenfalls aus dem prächtigen Stoff einer florentinischen Dalmatika bestand, sah man zwischen zwei byzantinischen Ostensorien aus vergoldetem Kupfer, die aus der alten Abtei Bouaubièvre stammten, eine wundervolle Messtafel aus drei wie mit Spitzen verzierten Teilen. Unter dem Glas ihres Rahmens waren drei Gedichte von Baudelaire auf einem authentischen Pergament mit herrlichen Messbuchstaben und prächtigen Ausmalungen kopiert. Rechts und links die Sonette »Der Tod der Liebenden«, »Der Feind« und in der Mitte das Gedicht in Prosa, das den Titel trägt »Anywhere out of the world«. Nach dem Verkauf des Schlosses Lourdes hatte des Essaints die beiden alten dortigen Dienstboten behalten, die seine Mutter gepflegt hatten. Ein Ehepaar, das an Krankenpflege, an die Regelmäßigkeit gewohnt war, von Stunde zu Stunde besonders zubereitete Getränke und Arzneien einzugeben und das auch das strenge Schweigen von Mönchen einhielt. Sie wohnten über ihm im ersten Stock. Er gewöhnte sie deshalb daran, dicke Filzschuhe zu tragen, ließ Windfänge vor den gut geölten Türen anbringen und den Fußboden mit dicken Teppichen ausschlagen, um über seinem Kopf niemals das Geräusch ihrer Schritte vernehmen zu müssen. Da die Frau jedoch des Öfteren am Haus entlang gehen musste, um zu dem Schuppen zu gelangen, in dem das Brennholz lagerte, wollte er vermeiden, dass ihn, wenn sie an seinen Fenstern vorbeiging, ihr Schatten erschreckte. Er ließ daher eine Tracht aus flämischem Seidenstoff anfertigen, ähnlich der, die in Gent von den Frauen in den Beginenklöstern getragen wird. Ging dieser Schatten in der Dämmerung an ihm vorbei, so hatte er die Empfindung, er sei im Kloster. Ein für allemal regelte des Essaints auch die unveränderlichen Stunden des Essens, das übrigens nicht sonderlich kompliziert und sehr mager war, da sein schwacher Magen es ihm verbot, abwechslungsreiche oder schwere Speisen zu sich zu nehmen. Im Winter frühstückte er um 17 Uhr nach Einbruch der Dunkelheit zwei weiche Eier, gebratenes Fleisch und Tee. Gegen 23 Uhr nahm er sein Abendbrot ein, nachts trank er Kaffee, manchmal auch Tee und Wein und knabberte gegen 5 Uhr morgens, bevor er zu Bett ging, noch einen kleinen Imbiss. Diese Mahlzeiten, deren Anordnung und Speisenfolge zu Beginn jeder Jahreszeit ein für allemal festgesetzt wurden, nahm er an einem Tisch in einem kleinen Zimmer ein. Mit seiner gewölbten Decke aus halbkreisförmig gebogenen Balken, seinen Wänden und Fußböden aus Pitchpine-Holz, glich dieses Speisezimmer der Kabine eines Schiffes. Statt durch ein Fenster blickte man in ein großes Aquarium. Um die Kabine erhellen zu können, musste das Licht erst durch das Wasser dringen. Wenn der Samovar auf dem Tisch dampfte, wenn im Herbst die Sonne im Untergehen war, leuchtete das Wasser des Aquariums im gleichen rötlich-trüben Licht und warf seinen Flammenschimmer auf die helle Täfelung. Manchmal nachmittags, wenn des Essaints zufällig aufgestanden war, betätigte er die Röhren und Leitungen, durch die das Aquarium entleert und wieder mit reinem Wasser gefüllt werden konnte. Dann ließ er Tropfen von Farbessenzen hineingießen und verschaffte sich nach Belieben grüne oder lachsfarbene, opalartige oder silberschimmernde Färbungen, wie wirkliche Flüsse sie haben, je nach der Himmelsfarbe, der mehr oder minder starken Sonnenglut, der mehr oder minder starken Regendrohung, kurz, je nach der Jahreszeit und der jeweiligen Atmosphäre. Er kam sich dann vor wie im Zwischendeck einer Brigg und neugierig betrachtete er sonderbare mechanische Fische, die wie Uhren aufgezogen werden konnten und sich in künstlichem Tang verfingen. Dabei sog er tief den Teergeruch ein, den man im Zimmer verbreitet hatte, bevor er eintrat, und betrachtete bunte Gravüren an den Wänden, auf denen, wie in den Büros der Schifffahrtsgesellschaften und Lloyds, Dampfer abgebildet waren, die nach Valparaiso und La Plata fuhren. Oder eingerahmte Bilder, auf denen die Routen der Linien Royal Mail Steam Packet und Lopez und Valerie oder die Anlegeplätze und Frachtsätze der Postdampfer im Atlantik verzeichnet waren. War er des Lesens dieser Fahrpläne müde, so ruhte er seine Augen aus, indem er Chronometer und Bussolen, Sextanten und Kompasse, Ferngläser und umherliegende Karten betrachtete, die auf einem Tisch lagen. Darauf befand sich ein einziges Buch, das in Seekalbleder gebunden war. Die Abenteuer des Arthur Gordon Pym. Für ihn eigens gedruckt auf faserigem Büttenpapier mit einer Möwe als Wasserzeichen. Von seinem Platz aus konnte er Angelstöcke, braun gefärbte Netze, Rollen roten Segeltuchs und einen kleinen schwarz gestrichenen Anker aus Kork sehen. So verschaffte er sich, ohne sich zu rühren, die schnellen, fast augenblicklichen Genüsse einer großen Reise und das Vergnügen am Ortswechsel, das alles in allem fast niemals im Gegenwärtigen, in der Minute, da es sich einstellt, sondern meist nur in der Erinnerung besteht. Dieses Vergnügen genoss er rückhaltlos, behaglich, ohne Übermüdung, ohne Ärger. Man kann zum Beispiel lange Forschungsreisen unternehmen, indem man vor einem Kamin sitzt und nötigenfalls den schwerfälligen Geist durch die suggestive Lektüre eines Werkes unterstützt, das von weiten Reisen erzählt. Man kann ebenso, ohne Paris zu verlassen, sich den wohltuenden Eindruck eines Seebades verschaffen. Man braucht nur zu Vigier zu gehen, einer Badeanstalt, die mitten in der Seine auf einem Schiff eingerichtet ist. Man lässt dort das Wasser in der Badewanne salzen, tut Glaubersalz, chlorsaures Magnesium und Kalk dazu, zieht aus einem sorgsam verschlossenen Kästchen einen Knäuel Schnur oder ein Endchen Tau, das man eigens in einem jener großen Seilerlager geholt hat, deren weite Lagerräume und Erdgeschosse nach Meerwasser und Hafen riechen, atmet tief den Duft ein, den die Schnur oder das Taustück noch haben muss, sieht lange und eingehend eine Fotografie des Casinos an, liest eifrig den Führer von Joan, der die Schönheiten des ersehnten Strandes beschreibt, lässt sich von den Wellen wiegen, die von den kleinen Seine-Dampfern aufgerührt werden und gegen die Pontons schlagen, lauscht auf den klagenden Wind, der sich unter den Brückenbögen fängt, und auf das dumpfe Geräusch der Omnibusse, die zwei Schritte entfernt über den Pont Royal rollen, und die Illusion des Meeres ist unleugbar, gebieterisch und sicher. Man muss es nur verstehen, seinen Geist auf einen einzigen Punkt zu konzentrieren und sich genügend zu vertiefen, um die Halluzination herbeizuführen und um den Traum von der Wirklichkeit selbst, unterschieben zu können. Das Künstliche schien für de Saussure das kennzeichnende Merkmal des menschlichen Geistes zu sein. Er pflegte zu sagen, die Natur sei überholt. Durch die abstoßende Einförmigkeit ihrer Landschaften und ihrer Himmel habe sie endgültig die aufmerksame Geduld der Raffinierten ermüdet. Welch kleinliches Krämertum, welch eintöniges Baum- und Wiesenlager, welch langweilige Meeres- und Gebirgsagentur. Ich wüsste nicht eine Erfindung der Natur, mag sie noch so fein und grandios sein, die das Genie des Menschen nicht zu schaffen vermöchte. Selbst den Wald von Fontainebleau oder gar den Mondschein. All das lässt sich durch von elektrischen Lichtwellen überflutete Dekorationen hervorbringen. Ebenso Kaskaden, Felsen, ja, selbst Blumen. Zweifellos, die alte Fasel-Liese hat die nachsichtige Bewunderung der wahren Künstler endgültig verwirkt. Der Augenblick ist gekommen, da sie in allem, wo es nur irgend möglich ist, durch das Künstliche ersetzt werden muss. Und vor allem jenes ihrer Werke, das am köstlichsten sein soll, dessen Schönheit nach aller Ansicht am ursprünglichsten und vollkommensten ist, die Frau. Längst hat der Mann lebendige künstliche Wesen geschaffen, die ihr hinsichtlich Kraft und plastischer Schönheit ebenbürtig sind. Die eine ist die Crampton, eine herrliche Blondine mit schriller Stimme, von hohem, ranken Wuchs, in ein funkelndes Kupferkorsett gepresst, mit geschmeidigen und nervösen Katzenbewegungen. Eine geputzte und vergoldete Blondine, deren außerordentliche Anmut erschreckt, wenn sie ihre Stahlmuskeln spannt, die lauen Flanken zur Transpiration zwingt und die gewaltige Rosette ihres feinen Rades bewegt und lebendig an der Spitze der Eil- und Blitzzüge dahinrast. Die andere ist die Engard, eine stattliche und düstere Brünette mit dumpfen, rauen Schreien, mit untersetzten Lenden, die in einen gusseisernen Küras gepresst sind. Ein Monstrum, ein Tier mit entfesselter, schwarzer Rauchmähne und 6 niedrigen Rädern. Welch hinreißende Gewalt, wenn sie schwer und langsam die Schlange der Güterwagen hinter sich herschleppt und die Erde erzittern macht. Unter den zerbrechlichen Blonden und den majestätischen brünetten Schönheiten gibt es sicherlich keine ähnlichen Beispiele zarter Schlankheit und erschreckender Kraft. Man kann also mit Bestimmtheit behaupten, in seiner Art hat der Mensch etwas ebenso Gutes geschaffen wie der Gott, an den er glaubt. Eines Spätnachmittags hielt ein Wagen vor dem Hause in Fontenay. Da des Saint keinen Besuch empfing, da nicht einmal der Briefträger sich dieser ungewohnten Gegend nahte, zögerten die Dienstboten und fragten sich, ob sie öffnen sollten. Aber beim Klang der Glocke, die mit voller Gewalt gegen die Wand prallte, wagten sie es, den Deckel des in die Tür geschnittenen Gucklochs zu heben, und sie erblickten einen Herrn, dessen ganze Brust, vom Halse bis zum Bauch, mit einem gewaltigen goldenen Schild bedeckt war. Sie benachrichtigten ihren Herrn, der beim Frühstück saß. Aber gewiss doch, führen Sie ihn herein. Der Herr grüßte und legte auf den Pitchpine-Fußboden im Speisesaal seinen Schild nieder, der ein wenig schwankte, sich dann anhob und einen schlangenartigen Schildkrötenkopf vorstreckte, der, plötzlich erschreckt, sich wieder unter den Rückenschild zurückzog. Diese Schildkröte war ein Einfall, den Dessessant einige Zeit vor seiner Abreise aus Paris gehabt hatte. Als er eines Tages einen glänzenden Orientteppich betrachtete, der je nach dem silbernen Schimmer, der über den Einschlag der Wolle lief, aladingelb und pflaumenviolett war, hatte er sich gesagt: Es wäre gut, wenn man auf diesen Teppich etwas stellte, das sich bewegte und dessen dunkler Ton die Lebhaftigkeit dieser Färbungen verschärfte. Von diesem Gedanken erfüllt, war er durch die Straßen gewandert, bis er vor dem Schaufenster von Chevet stand. Darin, in einem Bassin, eine Riesenschildkröte. Er hatte sie sofort gekauft. Als sie dann aber vor ihm auf dem Teppich lag, erwies sich der Kauf als übereilt. Das Negerbraun und das nackte Siena des Rückenschildes beschmutzten entschieden die Reflexe des Teppichs, ohne sie zu beleben. Die vorherrschenden Silberschimmer funkelten jetzt kaum mehr und krochen mit den Zinktönen am Rande der matten, harten Schale entlang. Dessessant suchte nach Mitteln, diese Missheirat auszugleichen und die entschiedene Scheidung der Töne zu verhindern. Endlich begriff er, dass sein erster Gedanke, der darin bestand, die Flammen des Stoffes durch einen darauf gesetzten dunklen Gegenstand anzufachen, falsch war. Vor allem war der Teppich noch zu grell, zu ungestüm, zu neu. Die Farben waren noch zu wenig abgestumpft, zu voll und zu wenig verbraucht. Man musste die Sache also beim anderen Ende anfassen, musste die Farben dämpfen. Sie verlöschen durch einen funkelnden Gegenstand, der alles um sich herum erdrückte und Goldlicht auf fahles Silber strahlte. Er entschloss sich daraufhin, den Panzer seiner Schildkröte mit Gold überziehen zu lassen. Aus der Werkstatt zurück strahlte das Tier wie eine Sonne und glänzte auf dem Teppich, dessen Reflexe matt wurden, wie die Ausstrahlungen eines gotischen Schildes. Im ersten Moment war er von dieser Wirkung entzückt. Dann aber schien ihm, dieses Riesenjuwel sei zu flüchtig entworfen und erst dann vollkommen, wenn es mit seltenen Steinen inkrustiert sein würde. Aus einer japanischen Sammlung suchte er eine Zeichnung heraus, die einen Schwarm Blumen darstellte, die an dünnen Stängeln emporschossen. Er nahm das Blatt mit zum Juwelier und bedeutete dem verblüfften Steinschneider, dass die Blätter und Blüten jeder einzelnen Blume in Edelsteinarbeit ausgeführt und dann in das Schildpatt des Tieres selbst eingelassen werden müssten. Er entschied sich für Steine, deren Reflexe sich abwechseln sollten. Für den mahagoniroten Hyazinth von Compostella, den meergrünen Aquamarin, den essigrosa Ballusrubin, den schieferfahlen Rubin aus Södermannland. Ihr schwaches Schillern erhellte das dunkle Schildpatt zu Genüge und ließ die Blüte aller Steine zur Geltung kommen, die es mit einem schmalen Kranz unbestimmter Feuer umgab. In eine Ecke des Speisezimmers hingekauert, betrachtete des Saint nun die Schildkröte, die im Zwielicht rötlich glänzte. Er fühlte sich vollkommen glücklich. Seine Augen berauschten sich am Glanz dieser Blütenkronen, die auf Goldgrund flammten. Dann, entgegen seiner Gewohnheit, hatte er Appetit und er tauchte seine mit ausgesuchter Butter gerösteten Schnitten in eine Tasse Tee. In eine makellose Mischung aus Sia Fayun, Moyutan und Kanski. Gelbe Teesorten, die besondere Karawanen aus China nach Russland bringen. Der Schnee fiel. Beim Lampenschein sprossen Eisblumen hinter den bläulichen Fenstern. Des Saint kam der Gedanke, irgendwelche Spirituosen zu trinken, um sich zu erwärmen. Er ging ins Esszimmer. Da befand sich in einem der Wandschränke auf winzigen Sandelholzgestellen eine Reihe kleiner, Seite an Seite gelagerter, unten an der Wölbung von silbernen Hähnen durchbohrter Fässchen. Er nannte diese Sammlung von Likörfässchen seine Mundorgel. Ein Gestänge konnte alle Hähne untereinander verbinden, sie einer einzigen Bewegung unterwerfen, sodass, wenn man diese Vorrichtung gebrauchte, man nur auf einen im Holzwerk verborgenen Knopf drücken musste und alle zu gleicher Zeit aufgedrehten Hähne gossen Likör in unsichtbare, unter sie aufgestellte Becher. Die Orgel war jederzeit offen. Die Register waren gezogen und gebrauchsfertig. Des Saint trank immer mal wieder einen Tropfen, spielte sich innere Symphonien vor und verschaffte sich im Gaumen Genüsse, ähnlich denen, welche die Musik den Ohren bietet. Dank seiner eifrig gesammelten Erfahrung hatte er es schon bald dahin gebracht, sich auf der Zunge leise Melodien, stumme Trauermärsche in großer Besetzung vorspielen zu können. In seinem Munde Pfefferminz-Soli und Ratafia- und Rum-Duette zu hören. An diesem Abend war er allerdings aus unerfindlichen Gründen in keiner Weise zu derlei musikalischen Genüssen aufgelegt. Er schlug auf der Klaviatur seiner Orgel nur einen Ton an, indem er einen kleinen Becher nahm, der mit echtem irländischen Whisky gefüllt war. Dann lehnte er sich tief in seinen Sessel und roch an diesem aus Hafer und Gerste gegorenen Saft. Ein ausgesprochener Kreosotgeruch erfüllte seinen Mund. Durch eine verhängnisvolle Übereinstimmung der Gerüche erwachten in ihm seit Jahren ausgelöschte Erinnerungen. Es war 3 Jahre her. Mitten in der Nacht hatten mich fürchterliche Zahnschmerzen überfallen. Ich schlug mir an die Wange, stieß an alle Möbel und raste in meinem Zimmer umher wie ein Irrsinniger. Es war ein bereits plombierter Backenzahn, jede Heilung ausgeschlossen. Nur die Zange des Zahnarztes konnte diesen Schmerz beheben. Ich entschloss mich, zum Erstbesten aus dem Volke zu gehen, zu einem jener Leute, die Eisenfäuste haben und die, wenn sie von der übrigens höchst überflüssigen Kunst, Zähne zu plombieren, nichts verstehen, selbst die hartnäckigsten Stümpfe mit unvergleichlicher Geschwindigkeit herauszuziehen vermögen, bei denen schon am frühen Morgen geöffnet ist, bei denen man nicht zu warten braucht. Endlich schlug es 7. Ich stürzte fort. Vor dem Haus, das an einem großen schwarzen Holzschild, auf dem der Name Gattonax in riesigen kürbisfarbenen Buchstaben stand und an zwei kleinen Glasschränkchen kenntlich war, in denen Gipszähne im Zahnfleisch aus rosa Wachs sorgfältig aneinandergereiht und durch Messingfeder miteinander verbunden waren, blieb ich, Schweiß an den Schläfen, keuchend stehen. Furchtbare Angst packte mich. Ein Schauer lief mir über die Haut. Auf wundersame Weise trat Linderung ein. Der Schmerz ließ nach. Der Zahn verstummte. Doch ich hatte geläutet. Eine Tür war aufgegangen und ich war einem fürchterlichen Grenadier in schwarzen Hosen und schwarzem Gehrock in ein Zimmer gefolgt. Von diesem Augenblick an verwirrten sich meine Empfindungen. Mit einem Finger auf den schmerzenden Zahn zeigend, hatte ich noch schnell: »Er ist schon plombiert, ich fürchte, da ist nichts mehr zu wollen«, gelallt. Doch da hatte der Mann mir bereits einen riesigen Zeigefinger in den Mund gesteckt. Er murmelte irgendetwas in seinen pomatisierten Knebelbart und nahm ein Instrument vom Tisch. An den Lehnen des Sessels festgekrallt, spürte ich kurz etwas Kaltes an der Wange, aber schon sprühten Funken vor meinen Augen. Unerhörte Schmerzen leidend strampelte ich mit den Füßen, brüllte wie ein Tier, das man tötet, und wehrte mich wütend gegen den Mann, der meinen Körper allein am Kiefer hängend ruckartig anhob und dann rücksichtslos in den Sessel zurückfallen ließ, während er, das Fenster ausfüllend, stoßweise atmete und am Ende seiner Zange einen blauen Zahn schwenkte, an dem etwas Rotes hing. »Brrr«, machte des Assant, verstimmt durch den Ansturm dieser Erinnerungen. Er stand sogleich auf, um den schrecklichen Bann dieser Vision zu brechen, und ging zu seiner Schildkröte. Sie rührte sich nicht. Ich stieß sie an. Sie war tot. Zweifellos an ein bescheideneres Leben unter ihrem armseligen Rückenschild gewohnt, hatte sie wohl das funkelnde Ornat, das sich ihr umgetan, nicht zu tragen vermocht. Zur gleichen Zeit, da sich des Essens Wunsch, sich einer hassenswerten Epoche unwürdiger Rüpel zu entziehen, immer mehr zuspitzte, hatte er sich zum Ergötzen seines Geistes und zur Augenweide immer stärker nach suggestiven Kunstwerken gesehnt. Sie sollten ihn in eine unbekannte Welt schleudern, ihm die Spuren neuer Ahnungen enthüllen, sein Nervensystem durch gelehrte Hysterien, komplizierte Albträume und lässige und fürchterliche Visionen erschüttern. Und es gab einen Künstler, dessen Werke ihn derart in andauernde Begeisterung versetzten: Gustave Moreau. Des Essant hatte eines seiner Gemälde erworben, und nächtelang träumte er von ihm, dem Bildnis der Salome. Gleich dem Hochaltar einer Kathedrale stand, unter zahllosen Wölbungen, die wie romanische Pfeiler aus kurzen Säulen aufstiegen, mit polychromen Steinen überzogen, in Mosaik gefasst und mit Lapis und Onyx ausgelegt waren, ein Thron in einem Palast, der einer Basilika in zugleich mohammedanischem und byzantinischem Stil glich. In der Mitte des Tabernakels, das den Altar überragte, zu dem halbkreisförmige Stufen führten, saß der Tetrarch Herodes, die Tiara auf dem Haupt, mit auf die Knie gelegten Händen. Um diese unbewegliche Statue, die gleich einem indischen Gott in hieratischer Haltung erstarrt war, brannten Wohlgerüche und verbreiteten Wolken von Dampf, durch die wie phosphoreszierende Tieraugen das Feuer der Edelsteine blitzte, die in die Seitenlehnen des Thrones eingelassen waren. Darin stieg der Dampf empor, entrollte sich unter den Arkaden, wo der blaue Rauch sich mit dem Goldstaub der Sonnenstrahlen mischte, die aus der Höhe des Domes herabfielen. Da tanzte die Tochter der Herodias vor ihm, und das gefiel Herodes wohl. Im perversen Duft der Wohlgerüche, in der überhitzten Atmosphäre dieser Kirche nähert sich Salome. Langsam, auf Fußspitzen, zu den Akkorden einer Gitarre, in deren Saiten eine hingekauerte Frau greift. Wie befehlend streckt Salome den linken Arm aus. Der rechte ist gebeugt und hält in der Höhe ihres Antlitzes eine große Lotusblume. Mit konzentriertem, feierlichem, fast erhabenem Antlitz beginnt sie den unzüchtigen Tanz, der die abgestumpften Sinne des alten Herodes aufwecken soll. Ihre Brüste zittern. Und durch die Reibung des Halsschmuckes, der hin und her schwingt, werden die Spitzen steif. Auf ihrer matten Haut funkeln die Diamanten. Ihre Armbänder, ihre Gürtel und Ringe sprühen Funken. Auf ihrem Prunkgewand, das mit Perlen übersät, mit Silber und Gold durchwirkt ist, gerät der kostbare Panzer, dessen Maschen Edelsteine sind, in Brand. Feuerschlangen kreuzen sich, flimmern über dem matten Fleisch und der teerosenfarbenen Haut wie blendende Insekten, deren Flügeldecken, mit Kaminrot und gelber Morgenröte gesprenkelt, mit schillerndem Stahl blau geblümt, mit Pfauengrün getigert sind. Und das gefiel Herodes wohl. Er verhieß ihr mit einem Eide, er wolle ihr geben, was sie fordern werde. Von ihrer Mutter verführt aber sprach sie: So gib mir auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. Erstaunlicherweise sprechen weder Matthäus noch Markus oder Lukas oder die anderen Evangelisten von den berauschenden Reizen oder der hinreißenden Verderbtheit der Tänzerin. So stand sie, verschwommen, geheimnisvoll und schmachtend im fernen Nebel der Jahrhunderte. Unfasslich für die Genauen und Fantasielosen, zugänglich nur den Erschütterten, Verfeinerten, durch die Neurose gleichsam visionär gewordenen Geistern. Nun ist sie Bild geworden, jene übermenschliche und seltsame Salome, von der ich immer geträumt habe. Sie ist eben nicht nur die kleine Possenreißerin, die durch eine verderbte Verrenkung ihrer Lenden einem Greis einen brünstigen Schrei der Begierde entreißt, die durch Bewegungen ihrer Brüste und ihres Leibes, durch das Zittern ihrer Schenkel die Energie des Königs bricht und seinen Willen schmelzen lässt. Sie wurde gleichsam zur symbolischen Gottheit der unzerstörbaren Wollust. Die Göttin der unsterblichen Hysterie, die verruchte Schönheit, auserwählt unter allen anderen durch den Krampf, der ihr Fleisch starr und ihre Muskeln hart machte. Das scheußliche, gleichgültige, unverantwortliche und gefühllose Tier, das gleich der antiken Helena alles vergiftet, was ihr nahe kommt, was sie sieht, was sie berührt. Das Die Erscheinung, benannte Aquarell, war vielleicht noch beunruhigender. Der Mord ist bereits begangen. Der Henker steht unbeweglich und stützt seine Hände auf den Griff des langen, blutigen Schwertes. Das Haupt des Heiligen hat sich von der Platte, die auf den Fliesen steht, erhoben und starrt bleich, mit blutlosem, offenen Munde geradeaus. Vom kaminroten Hals tropfen blutige Tränen. Ein Mosaik umgibt sein Antlitz, von dem eine Aureole ausgeht, deren schimmernde Strahlen die Säulenhalle erreichen, den fürchterlichen Aufstieg des Kopfes beleuchten, die glasigen Augäpfel erhellen, die gleichsam krampfhaft auf der Tänzerin haften. Mit einer Gebärde des Schreckens stößt Salome die grauenhafte Vision zurück, die sie unbeweglich auf den Fußspitzen stehend festnagelt. Ihre Augen weiten sich, ihre Hand umklammert konvulsivisch ihren Hals. Sie ist fast nackt. In der Glut des Tanzes haben die Schleier sich gelöst, sind die Brokate gefallen. Sie ist nur in Geschmeide und blitzende Mineralien gekleidet. Wie ein Mieder umspannt eine Kette ihre Mitte. Und gleich einer köstlichen Agrafe blitzt ein wundervoller Edelstein zwischen ihren Brüsten. Ein um die Hüften gelegter Gürtel verbirgt die Schenkel, gegen die ein Riesengehänge aus Rubinen und Smaragden schlägt. Und schließlich auf dem nackt gebliebenen Körper zwischen Mieder und Gürtel der Bauch, dessen Nabel einem in milchigem und nagelrosa Onyx geschnittenen Siegel gleicht. Unter den glühenden Strahlen, die vom Haupte des Täufers ausgehen, entzünden sich die Facetten der Schmuckstücke. Die Steine werden lebendig, umreißen den Frauenkörper mit glühenden Strichen. Hals, Beine und Arme treffen feurige Spitzen, die zinnoberrot sind wie Kohlen, violett wie Gasflammen, blau wie brennender Alkohol und weiß wie Sternenlicht. Der entsetzenerregende Kopf flammt und blutet immer noch, dunklen Purpur auf Bart und Haare tropfend. Nur Salome sieht ihn. Ihr finsterer Blick gilt nicht der Herodias, die ihrem endlich befriedigten Hass nachsinnt, nicht dem Tetrarchen, der, leicht vornübergebeugt, mit aufgestützten Händen, keuchend wie von Sinnen ist vor der Nacktheit dieser Frau, die von Raubtiergeruch umweht, in Balsam gehüllt und von Weihrauch und Myrrhe umduftet ist. Die große Lotusblume war verschwunden, die Göttin dahin. Ein entsetzenerregender Alb erstickte die Histrionin, die der wirbelnde Tanz in Ekstase gebracht. Die Kurtisane, die das Grauen hypnotisiert und versteinert hatte. Jetzt war sie wirklich Hetäre. Sie gehorchte ihrem flammenden, grausamen weiblichen Temperament. Sie war zum Leben erweckt, raffinierter und wilder, abscheulicher und köstlicher, stärker belebte sie die lethargischen Sinne des Mannes, verzauberte, bändigte seinen Willen. Eine verführerische Liebesblume, die auf gotteslästerlichem Boden gewachsen und in ruchlosen Treibhäusern gezogen ist. Diese beiden Bilder der Salome, die des Saint grenzenlos bewunderte, lebten unter seinen Blicken an den Wänden seines Arbeitszimmers auf. Und so blieb er auf ewig schmerzlich besessen von den Symbolen der Verruchtheit und der übermenschlichen Liebe, der göttlichen Schändung ohne Hingabe und Hoffnung. Seit Monaten lebte des Saint nur mehr aus sich selbst, nährte sich von seiner eigenen Substanz, gleich jenen Tieren, die sich den Winter über in ein Loch verkriechen und erstarren. Wie ein Narkotikum hatte die Einsamkeit auf sein Gehirn gewirkt. Doch nachdem sie ihn zuerst enerviert und angespannt hatte, bewirkte sie mittlerweile nur noch eine von vagen Träumereien beunruhigte Betäubung. Sie vernichtete seine Absichten, brach seine Willenskraft, führte eine ganze Reihe von Träumen herbei, die er passiv über sich ergehen ließ, ohne auch nur den Versuch zu machen, sich ihnen zu entziehen. Das wirre Durcheinander des Gelesenen, künstlerische Betrachtungen, die er in seiner Abgeschiedenheit angehäuft hatte wie ein Stauwerk, das den Strom alter Erinnerungen hemmen sollte, das alles wurde plötzlich hinweggerissen. Die Flut setzte sich in Bewegung, warf Gegenwart und Zukunft über den Haufen, ertränkte alles unter der Vergangenheit, erfüllte seinen Geist mit unendlicher Traurigkeit, auf der am Ende, gleich kümmerlichem Strandgut, unerhebliche Episoden aus seinem Leben schwammen, absurde Nichtigkeiten. Eines Nachmittags klingelte Des Esseintes mehrere Male hintereinander und befahl, seine Koffer für eine Reise fertig zu machen. Das Wetter war schon seit einer Woche abscheulich. Schwarze Nebel rollten unaufhörlich Wolkenmassen über die graue Himmelsebene. Und von Zeit zu Zeit platzten Regenschauer nieder und überfluteten das Tal. Am Bahnhof erklärte Des Esseintes dem Diener, der unter dem Gewicht eines Koffers, einer Reisetasche, einer Handtasche, einer Hutschachtel und einer Reisedecke, in die Schirme und Spazierstöcke gewickelt waren, fast zusammenbrach, dass er den Zeitpunkt seiner Rückkehr nicht bestimmen könne. Er würde in einem Jahr, in einem Monat, in einer Woche, vielleicht auch früher zurückkommen. Er händigte diesem die während seiner Abwesenheit zum Unterhalt des Hauses nötige Summe aus, stieg in den Wagen und ließ ihn verstört, mit hängenden Armen und offenem Mund auf dem Bahnsteig zurück. Wieder einmal hatte die so glühend ersehnte und endlich erreichte Einsamkeit in einem entsetzlichen Elend geendet. Das Schweigen, das ihm wie eine Entschädigung für die Albernheiten erschienen war, die er jahrelang über sich hatte ergehen lassen müssen, hatte plötzlich mit unerträglicher Schwere zu drücken begonnen. Und so war er eines Morgens aufgewacht, erregt wie ein Gefangener in seiner Zelle. Zudem hatte wohl die Lektüre von Charles Dickens auf ganz eigene Weise zu wirken begonnen und in ihm Visionen englischen Lebens ausgelöst. In diese fiktiven Betrachtungen glitten nach und nach Vorstellungen von präziser Wirklichkeit, von einer vollendeten Reise nach London, von bestätigten Träumen, auf die sich der Wunsch pfropfte, neue Eindrücke zu gewinnen und so endlich den erschöpfenden Fantasien zu entgehen, die den Geist letztendlich hatten leerlaufen lassen. Als Des Esseintes am Boulevard d'Enfer auf der Straße stand, rief er einen Kutscher an. Also zunächst halten Sie in der Rue de Rivoli vor Galliani's Messenger. Er wollte sich vor seiner Abreise einen Baedeker von London kaufen. Der Wagen zog schwerfällig an, um seine Räder bildeten sich Schlammkränze. Man fuhr durch einen Sumpf. Was für ein Vorschuss auf England, welch ein Vorbote des regnerischen, nach Schmelzöfen und Ruß riechenden, gewaltigen London, das im Nebel rauchte, unablässig. Unabsehbare Reihen von Docks mit Kränen, Schiffswinden und Ballen. Überall wimmelt es von Menschen, die in den Masten hängen, rittlings auf Rahen sitzen, während auf den Quais Tausende von anderen mit dem Hintern in der Luft sich über Fässer beugen, die sie in Keller rollen. All das bewegt sich an den Ufern und den riesenhaften Speichern, bespült vom grünlich dumpfen Wasser einer imaginären Themse, in einem Hochwald von Masten, in einem Dickicht von Balken, die in die bleichen Wolkenhaufen des Firmaments stoßen, während im Himmel und unter der Erde Züge mit voller Geschwindigkeit dahinrasen, schrille Schreie zischen, Rauchwolken aus den Schornsteinen pusten. Des Esseintes erschauerte köstlich bei dem Gedanken, sich nun mitten in dieser fürchterlichen Welt von Kaufleuten zu fühlen, in diesem isolierenden Nebel, in dieser unaufhörlichen Geschäftigkeit und mitleidlosen Mühle, die Millionen von Enterbten zermalmte. Dann verschwand diese Vision plötzlich durch einen Stoß des Wagens, der ihn auf seinen Sitz zurückschleuderte. Er sah aus dem Fenster. Er befand sich in der Rue de Rivoli vor Galignanis Messenger. Er stieg kurz aus und kaufte einen Baedeker. Er fror in der feuchten Luft. Der Wind blies von der Seite her und schlug die Arkaden mit seiner Regenpeitsche. Fahren Sie ein paar Schritte weiter zur Bodega. Des Esseintes geriet in einen Saal, der von gusseisernen Pfeilern getragen wurde und an dessen Wänden auf Gestellen hohe Fässer standen. Alkoholdunst schlug ihm entgegen, als er in diesem Saal, darin starke Weine schlummerten, Platz nahm. Er blickte sich um. Hier standen Fässer mit allen Arten von Portwein. Mit herbem oder Fruchtgeschmack, Mahagoni- oder Amaranthfarben, die sich durch anpreisende Beinamen unterschieden. Old Port, Light Delicate, Cockburn's Very Fine. Um ihn herum wimmelte es von Engländern. Etwas lächerliche, blasse Geistliche. Von Kopf bis Fuß in Schwarz gekleidet, mit weichen Hüten, Schnürschuhen, in überlangen Mänteln, die auf der Brust mit kleinen Knöpfen besetzt waren. Mit glattem Kinn, runden Brillen und anliegendem, fettigem Haar. Mondgesichter von Schweinehändlern und Bulldoggengesichter mit apoplektischen Hälsen, mit Ohren wie Tomaten, weinroten Backen, idiotischen, blutunterlaufenen Augen und Bartkrausen wie große Affen. Weiter hinten, am Ende des Gewölbes, entzifferte ein baumlanger, magerer Kerl mit struppigen Haaren und stoppeligem Kinn, das wie ein Artischockenboden aussah, durch eine Lupe die winzigen Buchstaben einer englischen Zeitung. Ihm gegenüber saß so etwas wie ein amerikanischer Kommodore, fett und untersetzt, mit gebräunter Haut und einer Zwiebelnase, mit einer Zigarre im dunklen Loch des Mundes. Halbschlafend betrachtete er die an der Wand hängenden Champagnerreklamen, die die Marken Perrier, Röderer, Heidsieck und Mumm anpriesen. Eine große Müdigkeit überfiel des Essaint. Betäubt vom Geschwätz der Engländer träumte er vor sich hin. Versenkt in den tiefen Purpur des Portweins rief er Geschöpfe von Dickens herbei, die so gern davon tranken. Im Geiste den Keller mit neuen Gestalten bevölkernd. Mr. Wickfield mit weißen Haaren und rosigem Teint, Mr. Tulkinghorn, der unheimliche Sachwalter von Bleak House mit dem unversöhnlichen Blick. Sie ließen sich alle, wie sie leibten und lebten, in der Bodega nieder. Des Essaint faulenzte in diesem fiktiven London, glücklich in Sicherheit zu sein, während er die Schlepper auf der Themse hörte, deren Sirenen hinter den Tuilerien nahe der Brücke heulten. Er bestellte ein Glas Amontillado, aber vor diesem herben, hellen Wein verwelkten die zarten Geschichten und süßlichen Blüten des englischen Dichters und die unerbittlichen Gifte, die schmerzenden Reizmittel Edgar Allan Poes drängten sich an die Oberfläche. Der eisige Alpdruck des Amontillado-Fasses, des in einem Keller eingemauerten Menschen, überfiel ihn. Die harmlosen und gewöhnlichen Gesichter der amerikanischen und englischen Trinker, die herumsaßen, schienen ihm unfreiwillige, entsetzliche Gedanken und hässliche, unbeherrschte Absichten wiederzuspiegeln. Da bemerkte er, dass es Zeit sei zum Nachtmahl. Er zahlte, riss sich von seinem Stuhl los und ging, noch ganz betäubt, zur Tür. Draußen schlug ihm der Regen ins Gesicht. Er ging zu seinem Wagen und befahl dem Kutscher, zu einem Restaurant in der Rue d'Amsterdam, nahe dem Bahnhof, zu fahren. Es war noch Zeit. Der Zug ging erst um 8.50 Uhr. Er zählte an seinen Fingern, berechnete die Stunden der Überfahrt von Dieppe nach New Haven. Stimmt der Fahrplan? Bin ich morgen schlag halb eins in London. Die Droschke hielt vor dem Restaurant. Ein langer, schmuckloser, brauner Saal, der durch halbhohe Wände wie ein Stall in einzelne Boxen geteilt war. In diesem, an der Tür etwas breiteren Saal, standen zahlreiche Bierpumpen auf dem Schenktisch. Daneben lagen Schinken, so stark geräuchert, dass sie wie alte Violinen aussahen. Rote Hummer, marinierte Makrelen mit Zwiebelscheiben und rohen Karotten, Zitronenscheiben, Lorbeer- und Thymianzweigen, Wacholderbeeren und Pfefferkörnern in einer trüben Soße. Er nahm in einer der leeren Nischen Platz. Während man das Gedeck auflegte, musterte des Essaints seine Nachbarn. Es waren, wie in der Bodega, Söhne Albions. Mit Fayence-Augen und karmesinrotem Teint, die bedächtig oder arrogant auswärtige Zeitungen lasen. Damen ohne Herrenbegleitung speisten allein miteinander. Robuste Engländerinnen mit männlichen Zügen und großen Zähnen. Mit roten Pausbacken, langen Händen und langen Füßen. Sie fielen mit wahrem Heißhunger über eine Fleischpastete her. Ein warmes Fleischgericht, das in einer Champignonsauce gekocht und mit einer Kruste zugedeckt ist. Da er schon seit langem keinen Appetit mehr hatte, war er von der Gefräßigkeit dieser Frauenzimmer ganz verblüfft. Aber sein Hunger wurde dadurch angeregt. Er bestellte eine Oxtail-Suppe und aß diese weiche, fette und kräftige Brühe mit Behagen. Dann wählte er einen Haddock, eine Art geräucherten Stockfisch, der ihm sehr schmackhaft schien. Und da er die anderen so einhauen sah, aß auch er noch ein Roastbeef mit Kartoffeln und trank zwei Glas Ale dazu, angeregt von dem kleinen Kuhstallgeschmack dieses auserlesenen blassen Bieres. Vielleicht noch eine Rhabarbertorte. Und dann trank er sogar noch ein Glas Porter, jenes dunkle Bier, das nach entzuckertem Lakritzensaft schmeckt. Seit Jahren hatte er nicht so viel gegessen und getrunken. Die Veränderung in seinen Gewohnheiten, die ungewohnte, kräftige Nahrung hatte seinen Magen angeregt. Er lehnte sich in seinen Stuhl zurück, zündete eine Zigarette an und machte sich an seine Tasse Kaffee, in die er etwas Gin goss. Der Regen fiel noch immer in Strömen vom Himmel. Er hörte ihn auf das Glasdach prasseln. Niemand rührte sich im Saal. Alle Gäste waren froh, wie er selbst hier im Trockenen vor ihren kleinen Gläsern zu sitzen. Da erschrak er. Wann ging der Zug? 8:10. Eine halbe Stunde habe ich noch Zeit. In seinem Leben hatten ihn nur zwei Länder angezogen, Holland und England. Den ersten Wunsch habe ich mir erfüllt. Alles in allem eine grausame Enttäuschung. Wieder sah er nach der Uhr. 10 Minuten noch. Allerhöchste Zeit. Um sich Mut zu machen, goss er sich noch schnell ein Glas Brandy ein und rief nach der Rechnung. Ein schwarz gekleidetes Individuum mit einer Serviette über dem Arm, mit kahlem Spitzschädel und grauer Bartkrause ohne Schnurrbart, einem Majordomus ähnlich, kam an den Tisch, hinter dem Ohr einen Bleistift, ein Bein vorgestellt wie ein Sänger, zog er einen Block aus der Tasche und ohne hinzusehen, mit starr auf die Decke gerichteten Augen, notierte und addierte er die Speisen. »Bitte«, sagte er, riss das Blatt vom Block und gab es des Essant. In diesem Augenblick wurde die Tür geöffnet. Leute traten ein und brachten einen Geruch nach nassem Hund mit sich. Dazu kam Kohlenrauch, den der Wind aus der Küche hereintrug, deren Klapptür hin und her schlug. Des Essant war unfähig, seine Beine zu bewegen. »Los, vorwärts aufstehen. Ich muss fort.« Sofortige Einwände aber machten seine Befehle gegenstandslos. Wozu sich bewegen, wenn man so schön auf einem Stuhl reisen kann? Im Grunde war er doch bereits in London. Dessen Gerüche, dessen Atmosphäre, dessen Bewohner, dessen Speisen, dessen Geräte ihn umgaben. Was hatte er zu erhoffen? Höchstens wieder Enttäuschungen, wie damals in Holland. Eine ungeheure Abneigung gegen die Reise. Ein gebieterischer Zwang, ruhig zu verharren, erhoben sich immer eindringlicher und hartnäckiger. Nachdenklich ließ er die Minuten vorübergehen. Jetzt müsste ich mich an den Schaltern drängen, bei der Gepäckaufgabe anstehen. Wie dumm, wie lästig das wäre. Eigentlich habe ich doch schon alles empfunden und gesehen, was ich empfinden und sehen wollte. Seit meiner Abreise aus Fontenay bin ich mit englischem Leben gesättigt. Ich wäre ja verrückt, wollte ich jetzt durch einen ungeschickten Ortswechsel unvergängliche Eindrücke verlustig gehen. Welche Verwirrung hat mich denn nur bewogen, meine alten Grundsätze zu verleugnen? die fügsamen Fantasien meines Gehirns zu verdammen und wie ein richtiger Grünschnabel an die Notwendigkeit und Nützlichkeit eines Ausflugs zu glauben. Mir scheint, es ist jetzt... Er sah nach der Uhr. Zeit, heimzufahren. Dieses Mal aber stand er wirklich auf, ging hinaus, befahl dem Kutscher, ihn zum Bahnhof so zurückzufahren. Nicht lange darauf traf er mit dem Gefühl der physischen Ermüdung und der moralischen Anstrengung eines Menschen, der nach einer langen und gefährlichen Reise wieder nach Hause kommt, mit all seinen Koffern, Paketen, Handtaschen, Decken, Schirmen und Stöcken wieder in Fontenay ein. Der Sommer löste sich auf. In diesem Jahr gerieten alle Jahreszeiten durcheinander. Nach Stürmen und Nebeln stand ein siedend heißer Himmel am Horizont wie glühendes Blech. In 2 Tagen folgten ohne jeden Übergang dem feuchtkalten Nebel und den Regengüssen glühende Hitze und eine Atmosphäre von erdrückender Schwere. Wie von wütenden Schüreisen angefacht, öffnete sich die Sonne wie ein Ofenschlund und sandte fast weißes, schmerzendes Licht in die Augen. Flammenstaub erhob sich von den ausgebrannten Wegen, ließ die trockenen Bäume verdorren und röstete den versengten Rasen. Die Ausstrahlung der weißgetünchten Mauern, die auf den Zinkdächern entzündeten und auf den Fensterscheiben widergespiegelten Lichter blendeten. Die Temperatur eines Hochofens lastete auf des Essens Wohnung. Halbnackt öffnete er ein Fenster. Ofenheiß wehte es ihm ins Gesicht. Das Speisezimmer, in das er sich flüchtete, war noch heißer. Die verdünnte Luft kochte. Gleich allen Neurotikern warf ihn die Hitze um. Die durch die Kälte gebremste Anämie machte weitere Fortschritte und schwächte den von Schweißausbrüchen ohne dies mitgenommenen Körper noch mehr. Das Hemd klebte am nassen Rücken. Mit erschlafften Beinen und Armen und schweißtriefender Stirn saß des Essentes in seinem Stuhl. In diesem Augenblick wurde ihm vom Anblick des Fleisches, das auf dem Tische stand, geradezu übel. Er ließ es fortnehmen, bat um weiche Eier und versuchte, einige Brotschnittchen zu essen. Sie blieben ihm im Hals stecken. Übelkeiten stiegen in ihm auf. Er trank einige Tropfen Wein, die wie Feuer in seinem Magen brannten. Er trocknete sich das Gesicht. Der eben noch laue Schweiß war kalt und lief ihm die Schläfen hinunter. Er begann, kleine Eisstückchen zu lutschen, um den Brechreiz zu betäuben, vergeblich. Er warf seine Serviette fort, ging in sein Arbeitszimmer zurück und schritt auf und ab. Es kam ihm vor, als befinde er sich unter einer Taucherglocke, wo es immer luftleerer wird und ein Schwächezustand von grausamer Sanftheit floss ihm vom Gehirn aus durch alle Glieder. Er nahm sich zusammen, aber er hielt es nicht mehr aus. Vielleicht zum ersten Mal seit seiner Ankunft in Fontenay flüchtete er in seinen Garten, unter einen Baum, der einen kleinen Kreis von Schatten verbreitete. Ganz verwirrt saß er auf dem Rasen und betrachtete die Gemüsebeete, die sein Personal angelegt hatte. Er sah sie an, aber erst nach einer Stunde bemerkte er sie, denn ein grünlicher Nebel schwamm vor seinen Augen und ließ ihn wie auf dem Grunde eines Gewässers nur unbestimmte Bilder sehen, deren Gestalt und Farbe ständig wechselten. Schließlich gewann er sein Gleichgewicht wieder und er konnte deutlich Zwiebeln und Kohl unterscheiden. Weiterhin ein Salatbeet und ganz hinten den Zaun entlang weiße Lilien, die unbewegt in der schweren Luft standen. Wochen vergingen und der Magen entschloss sich zu funktionieren. Manchmal kamen noch Übelkeiten, die aber dank ärztlicher Hilfe durch Ingwer, Bier und Rivières Antibrechreizmittel niedergehalten wurden. Nach und nach erholten sich die Organe, mit Hilfe von Pepsin wurde auch richtiges Fleisch verdaut, die Kräfte kamen wieder und Des Essentes konnte in seinem Zimmer aufstehen und am Stocke gehen, indem er sich auf die Möbel stützte. Ich bin auf dem Wege, gesund zu werden. Ohne ihm Zeit zum Verschnaufen zu lassen, setzte der Arzt Des Essentes daraufhin auseinander, dass er zunächst nur das Dringendste, nämlich die Verdauungsstörungen, behandelt hätte und dass man nun die Neurose anpacken müsse, die keineswegs geheilt sei und jahrelanger Pflege und Behandlung bedürfe. Schließlich fügte er noch hinzu, dass des Essentes unbedingt diese Zurückgezogenheit aufgeben und ein Leben in Paris unter Menschen aufnehmen und ehrlich versuchen müsse, sich wie andere Leute zu zerstreuen. Aber mich zerstreuen die Zerstreuungen der anderen nicht. Ohne darauf einzugehen, versicherte ihm der Arzt, dass diese radikale Änderung der Lebensweise, die er forderte, in seinen Augen eine Frage von Leben oder Tod, von Gesundheit oder Wahnsinn sei. Das bedeutet also den Tod oder die Galeere. Der Arzt aber lächelte nur und schritt ohne Antwort zur Tür. Des Essentes schloss sich in seinem Schlafzimmer ein, verstopfte sich die Ohren, um nicht die Hammerschläge zu hören, mit denen die von den Dienstboten gepackten Kisten zugeladen wurden. Jeder Schlag traf sein Herz und schmerzte ihn körperlich. Der Befehl des Arztes wurde ausgeführt. Die Furcht, nochmals die erlittenen Schmerzen ertragen zu müssen, die Angst vor einer entsetzlichen Agonie, hatten mächtiger auf dieses Saint gewirkt als der Hass gegen das elende Dasein, zu dem der medizinische Spruch ihn verurteilte. In 2 Tagen bin ich in Paris. Dann ist alles zu Ende. Wie eine Springflut steigen die Wogen der menschlichen Mittelmäßigkeit zum Himmel und drohen das Refugium, dessen Wehr ich widerstrebend öffne, zu überfluten. Ach, mir fehlt der Mut und mein Herz tut mir weh. Herr, hab Mitleid mit dem Sträfling des Lebens, der sich nachts aufmacht, allein unter dem Firmament, das nicht mehr erleuchtet wird von den Trostfackeln der alten Hoffnung. Jury Karl Usement, Gegen den Strich, aus dem Französischen von Hans Jakob, Hörspiel von Michael Farin, Komposition Zeitblom. Es sprachen Michael Rotschopf, Jens Harzer und Nina Petri. Schlagzeug Steve Heather, Viola Johannes Pennetsdorfer, Bassklarinette Falk Breitkreuz, Gitarre Stefan Weierer, Bass Zeitblom. Technische Realisation Ernst Hartmann und Hanna Steger. Regie Michael Farin. Produktion Deutschlandfunk 2010.